Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK nahm am 7. Juli eine Stellung. Darin hieß es, der erfolgreiche Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 beim einmaligen Versuch war ein glänzender Sieg der Armee und des Volkes der TVRK in der ein halbes Jahrhundert dauernden harten Konfrontation mit dem Imperialismus und den USA und eine große Tat, mit der ein festes Fundament für den Schutz des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung gelegt wurde. Aber die USA brandmarken diesen Testschuss als weltweite Drohung und versuchen, die internationalen Sanktionen und Erpressungen gegen die TVRK zu maximalisieren. Die Frage der Atomwaffe und ballistischen Rakete der TVRK ist von A bis Z eine Angelegenheit zwischen der TVRK und den USA. Und diesmaliger Testschuss war ein Geschenk nicht für ein anderes Land, sondern für die USA. Unter den bisherigen Besitzern der interkontinentalen ballistischen Rakete ist die TVRK das einzige Land, das die Entwicklung und den Testschuss der Rakete transparent durchgeführt hat. Trotzdem bekritteln die USA die gerechte Selbstverteidigung der Wahl von uns als weltweite Drohung und reden von der globalen Aktion dagegen, was ein klarer Ausdruck der amerikanischen Priorität von Trump, der durch die Opferung des anderen hinter seinem Gewinn herläuft. Wenn ein Land ihm nicht gefällt, will er gegen diesen souveränen Staat die ganze Welt mobilisieren. Diese räuberische und böse Gesinnung wird bei den Menschen, die den richtigen Verstand haben, und bei den souveränen Staaten keinesfalls durchkommen. Es ist physikalisch demonstriert worden, dass wir, die TVRK, das Zentrum der USA nach unserem Willen und Plan schlagen können. Nun werden die Amerikaner nicht mehr wagen, uns anzugreifen. Genau darin liegt die weltgeschichtliche Bedeutung von dessen, dass wir trotz der hartnäckigen Drücke und Sanktionen der feindseligen Kräfte unter dem neuen Banner der parallelen Entwicklung der Wirtschaft und nuklearen Streitkräfte die mächtige Atomkriegsabschreckungskraft allseitig verstärkt haben. Wenn die USA die außerordentlich hohe komplexe nationale Stärke und strategische Stellung der TVRK durch Sanktionen zu vernichten versuchen, werden wir ihnen noch mehr große und kleine Geschenke ununterbrochen schicken.